Es folgt ein Mitschnitt des Erkenntnistages unter dem Titel Deutschland in den Rücken fallen. Kämpft mit uns gegen Staat, Nation und Kapital. Am 4. Oktober 2008, organisiert von der antifaschistischen revolutionären Aktion Berlin. Weitere Infos zu unseren Aktivitäten findet ihr unter www.arab.antifa.de. Ja, wir haben jetzt in den Vorträgen zuvor sowohl was dazu gehört, was der bürgerliche Staat eigentlich ist, was er den Leuten für eine Rechtsordnung aufherrscht, und im Anschluss gehört, wie sich der Bürger dazu stellt. Was ich jetzt machen möchte, ist ein bisschen darüber reden, wie hier die Herrschaft als solche funktioniert, wie sie quasi mit den Regeln umgeht, die sie den Bürgern aufherrscht. Ich sage es gleich vorweg, und das meine ich auch nicht arrogant, ich werde hier jetzt keinen Alternativrechtsstaat in Ansätzen vorstellen, sondern versuchen, ein paar Anmerkungen dazu zu machen, was Rechtsstaat inhaltlich erstmal ist. Ich werde auch ein bisschen lesen, aber ich werde versuchen, trotzdem langsam dabei zu sein. Wenn hierzulande vom Rechtsstaat die Rede ist, dann kann man dem, bis auf ganz wenige Ausnahmen, vielerlei Lob entnehmen. Gerade aktuell, wenn beim Tag der Deutschen Einheit überall vom Unrechtsstaat DDR die Rede ist, ist die Freude auf Seiten der Politiker und Bürger groß, dass wir in einem Rechtsstaat leben. Und selbst Linksliberale und Linksradikale, die an aktuellen oder vergangenen Reformen des Rechtsstaats Kritik üben bzw. übten, tun dies immer noch im Namen des Rechtsstaats. Wenn ein Innenminister neue Reformen für die Ausübung staatlicher Gewalt vorschlägt, tragen die benannten Kritiker regelmäßig vor, dass die in Rede stehenden Reformen Abweichungen vom Rechtsstaat darstellen und deshalb zu verurteilen sind. Da wird dann gesagt, dass die Reform unverhältnismäßig ist, ganze Grundrechte abgeschafft würden oder der Weg in den totalitären Staat wird vorausgesagt. Insofern können genannte Kritiker offenbar an dem Rechtsstaatsprinzip viele Vorteile für sich entdecken, welche sie nicht missen wollen. Beiden Standpunkten kann ich nichts abgewinnen und will auch versuchen, das im Folgenden zu begründen. Das soll sich wie folgt gliedern. Zunächst möchte ich zu im Besonderen zwei Prinzipien des Rechts, die als rechtsstaatlich gelten, ein paar Anmerkungen machen. Und danach möchte ich noch ein paar Sätze zu der Technik sagen, mit der hier regelmäßig ein Lob für den Rechtsstaat ausgesprochen wird. Rechtsstaat, das kann man schon dem Begriff entnehmen, ist zunächst erstmal ein Staat, eine Institution, welche festlegt, wie die Ordnung im beanspruchten Staatsterritorium aussieht. Was Inhalt dieser Ordnung ist, wurde ja bereits benannt, die Herstellung und Betreuung einer kapitalistischen Wirtschaft. Dies geschieht getrennt von den Interessen derjenigen, die Untertanen dieser Ordnung sind. Ob die wollen oder nicht, die Prinzipien des Kapitalismus sind die, an denen sie ihre Interessen orientieren sollen, ganz egal, was sie davon haben und ob ihre Interessen überhaupt zum Zuge kommen. Damit das Handeln der Bürger, wie die Untertanen eines Rechtsstaats heißen, auch weiterhin am aufgeherrschten ökonomischen Inhalt orientiert ist, wird ein Gewaltapparat in Gestalt von Behörden und Justiz eingerichtet. Das ist also die Gemeinsamkeit, die einen Rechtsstaat erst einmal mit jeder anderen Staatsgewalt teilt. Es besteht darin also gar kein Unterschied zu sogenannten Unrechtsstaaten wie DDR, Dritten Reich oder sogenannten Schurkenstaaten. Dass mithilfe von Gewalt oder Gewaltandrohung Zwecke des Staats gegen die Untertanen durchgesetzt werden, steht im Rechtsstaat erstmal nicht zur Debatte. Den Unterschied zu sogenannten Unrechtsstaaten kann man ebenfalls dem Begriff entnehmen. Mit Recht, also das erste Substantiv in dem Begriff, mit Recht im Begriff des Rechtsstaats wird die Methode der Ausübung staatlicher Gewalt benannt. Im Grundgesetz wird das dann wie folgt ausgeführt, Zitat: Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. Dem kann man erstmal zweierlei entnehmen. Einerseits, dass dafür die Herrschaftsausübung verschiedene staatliche Institutionen existieren und andererseits, dass diese Institutionen an Regelwerke gebunden sind. Zu ersterem, also der Gewaltenteilung, komme ich später noch. Kern des Rechtsstaats ist nämlich die Verpflichtung der Amtsträger, die Ausübung staatlicher Gewalt dem Recht gemäß zu tätigen. Dabei kann einem eigentlich schon die erste Merkwürdigkeit auffallen. Die Amtsträger der genannten Gesetzgebung, welche sich an die Verfassung halten sollen, sind die gleichen Personen, welche die Verfassung ändern können. Wenn also eine Rechtsnorm der Verfassung einem gesetzgeberischen Akt im Wege steht, müssen die Parlamentarier lediglich die Verfassung ändern, eine neue Paragraphenlage beschließen, um die rechtmäßige Ausübung gesetzgeberischer Gewalt herbeizuführen. Insofern kann hier schon gar nicht von einer Bindung, wie es im Grundgesetz steht, gesprochen werden. Woran soll denn jemand gebunden sein, wenn er selbst über die Bedingungen seiner Bindung jederzeit entscheiden kann? Eine diesbezügliche Klarstellung gab es vor circa einem Jahr im Zuge einer Debatte über Reformen des Rechtsstaats. Dabei erklärte der Innenminister Schäuble die Sache wie folgt. Zitat: Das Grundgesetz würde doch zerbrechen, wenn wir es nicht anpassen würden. Gerade bei solchen zentralen Fragen. Es ging um die Antiterrorbekämpfung. Wer die Freiheit bewahren will, muss dafür unter veränderten gesellschaftlichen Bedingungen etwas tun. Ich bin ein glühender Anhänger der freiheitlichen rechtsstaatlichen Verfassung. Aber wenn wir sie uns von Terroristen nicht nehmen lassen wollen, müssen wir handeln. Die rote Linie, jetzt kommt's, ist ganz einfach. Sie ist immer durch die Verfassung definiert, die man allerdings ändern kann. Ein Vorschlag, das Grundgesetz zu modifizieren, ist kein Anschlag auf die Verfassung. Für mich bedeutet die Stärkung des Präventivgedankens auch eine Stärkung der Verfassung. Wenn also Parlamentarier bei ihrem Handeln die Verfassung beachten, dann nicht, weil sie etwas bindet, sondern weil sie offenbar die Vorschriften als ziemlich zweckmäßig für ihr Handeln erachten. Sind sie es nicht, werden sie eben geändert. Eine zweite Merkwürdigkeit, beziehungsweise der eigentliche Hammer des Rechtsstaats, ist damit eigentlich schon angesprochen. Die Besonderheit bei der Ausübung rechtsstaatlicher Gewalt ist die, dass Maßstab dessen allein das niedergeschriebene Recht ist. Ein Rechtsstaat gibt dabei nicht vor, nach welchen konkreten Gesetzen die Amtsträger handeln, sondern schlicht, dass sie nach Recht und Gesetz handeln sollen. Anders gesagt, ob die Regelwerke, nach denen die hiesigen Amtsträger tätig wären, für die Betroffenen der Amtshandlungen nützlich sind oder nicht, ist nicht Maßstab benannter Amtshandlungen. Die Kürzung von Hartz IV durch das Jobcenter, ein Schlag mit dem Knüppel auf einen Demonstranten durch einen Polizisten, ein Richterspruch, dass eine Kündigung rechtmäßig war, all dies sind Beispiele für rechtsstaatlich korrektes Handeln, eben weil für alle Handlungen eine gesetzliche Grundlage existiert. Für die Betroffenen ist dies jedoch alles andere als eine unschädliche Angelegenheit. Es wäre übrigens auch merkwürdig, wenn es anders wäre. Denn wo Recht existiert, sind die Interessen der diesen Regelwerken Untergeordneten regelmäßig eben an jenen Regelwerken relativiert. Sonst wäre so ein Regelwerk auch überflüssig. Würde nämlich in Recht und Gesetz einem Interesse lediglich zur Geltung verholfen werden, wäre dies eine reine Verdopplung des Interesses und hätte damit keine besondere Funktion. Wenn die Interessen der Untertanen eines Rechtsstaats nicht Maßstab bei der Ausübung der Staatsgewalt sind, bleibt offen, warum eine Staatsgewalt wie die hiesige penibel darauf achtet, dass jedes staatliche Handeln nach einem Regelwerk funktionieren muss. Dies betrifft zweierlei. Einmal das Verhältnis von Staat zu Bürger und zum anderen das Verhältnis der Amtsträger untereinander. Beim Verhältnis Staat zu Bürger soll für Letzteren sogenannte Rechtsklarheit geschaffen werden. Was hierzulande als Lob für den Rechtsstaat verstanden wird, ist letztlich keins, weil der Bürger gar nicht entscheidet, nach welchem Recht denn staatlich gehandelt wird. Ein schädliches Recht wird nun nicht dadurch weniger schädlich, wenn einem von vornherein bekannt ist, dass es gilt und dass die Amtsträger danach handeln und bei eventuellen Rechtsbrüchen zu Sanktionen befugt sind. Insofern wird klar, was Rechtsklarheit bedeutet. Es ist ein Anspruch des Staates an den Bürger. Dieser soll seine Interessen an der aktuell aufgeherrschten Rechtslage freiwillig ausrichten, natürlich unter Inkaufnahme aller Beschädigungen des Interesses, die damit verbunden sind. Bei den Amtsträgern untereinander bestehen zweierlei Probleme, welchen durch die Verpflichtung auf Recht und Gesetz bei Amtshandlungen abgeholfen werden soll. Erstens sind die Amtsträger, wie die anderen Bürger auch, auf Geld angewiesen, wenn sie ihre Interessen erfüllt wissen wollen. Dadurch kann persönliche Bereicherung Maßstab bei der Ausübung staatlicher Gewalt werden. Die Amtsträger sollen aber von ihren persönlichen Interessen abstrahieren, wenn sie als Amtsträger handeln. Zweitens gibt es innerhalb der Staatsämter selbst Widersprüchlichkeiten, welche durch rechtsstaatliche Verfahren in eine dem Staate dienliche Verlaufsform gebracht werden sollen. Wenn etwa ein Staatsanwalt einen Sachverhalt ermitteln will, dann folgt aus diesem Ermittlungszweck alles für dessen Erfolg zu tun, eben zum Beispiel auch mal schnellstmöglich eine Wohnung zu durchsuchen, zum Beispiel jetzt um Diebesgut zu finden oder ähnliches. Andererseits schätzt es der Staat aber auch, dass sich die Leute freiwillig in ihrer Wohnung für den nächsten Tag in Fabrik und Büro reproduzieren oder sich um die Familie kümmern. Eine Hausdurchsuchung stört dagegen die geschätzte Reproduktion bzw. den Familienfrieden. Indem hier beispielsweise geregelt ist, dass eine dritte Person, also in der Regel ein Richter, über den Durchsuchungsbefehl schaut und die genannten Zwecke, Strafverfolgung auf der einen Seite, Reproduktion auf der anderen Seite, abwägt, soll der für den Staat produktivere Zweck zum Zuge kommen. Ich habe mir noch überlegt, ob es da noch ein anderes Beispiel gibt, aber da ist mir eingefallen, zum Beispiel, nehmen wir mal an, jemand hat einen Raub begangen und ist deswegen dringend verdächtig. Dann gibt es die Möglichkeit zum Beispiel, dass der halt nicht abhaut, einen sogenannten Haftbefehl zu erlassen. Auch beim Haftbefehl gibt es eine ähnliche Abwägung. Wenn derjenige zum Beispiel einen festen Wohnsitz hat, einer geregelten Arbeit nachgeht etc., ja, dann besteht kein Haftgrund. Und auch wenn völlig klar ist, dass derjenige die Straftat begangen ist oder dass sie ziemlich viel dafür spricht, wird dann abgewogen, ob nicht die Tatsache, dass er sich ja ansonsten in seinem Alltag ordentlich auf die Rechtsordnung bezieht, also arbeiten geht und zu Hause seine Privatzeit verbringt, wenn das eben halt vorliegt, wird derjenige zum Beispiel nicht in Haft genommen, obwohl quasi die Strafverfolgung selber möglicherweise auch im Urteil am Ende dahin tendiert, dass er ins Gefängnis kommt. Dabei, da kann man gleich auch nochmal was sagen zu dem, was es hier an Grundrechten gibt. Da ist eigentlich nochmal eine Wahrheit drüber mit ausgesprochen. Ist ja hierzulande so, dass die sehr geschätzt werden und diese Juristen, die sagen da immer, das sind Abwehrrechte gegen den Staat. Da kann man gleich mal festhalten, erstens, es ist ja irgendwie schon dieselbe Instanz, die da eigentlich über die Grundrechte entscheidet und entschieden hat. Immerhin hat der Staat selber ja diese Grundrechte mal erlassen und betreut sie permanent. Dann kann es ja irgendwie gar nicht sein, dass man da irgendwas gegen ihn mit abwehrt, wenn er sie selber beachten will und auch mal erlassen hat. Und wie ich das hier schon an dem Beispiel gemacht habe, ja, bei der Unverletzlichkeit der Wohnung jetzt, Reproduktion der Leute oder meinetwegen beim Haftbefehl, da ist ja dann quasi die Freiheit der Person, die Fortbewegungsfreiheit, die da abgewogen wird gegen die Strafverfolgung. Da sieht man schon mal, dass der Staat da durchaus bei den Grundrechten selber ein Interesse hat, dass die gelten, also dass da nichts gegen ihn abgewehrt werden muss, weil er das ja eigentlich selber will. Sollten Amtsträger gegen Gesetze verstoßen, gibt es einen Verwaltungs- und Justizbetrieb, der nur dafür da ist, dass das Handeln von Amtsträgern überprüft wird. Kennt man ja Korruptionsgesetze, Beamtendisziplinarrecht, Amtshaftung. Jetzt noch ein paar Worte zur Gewaltenteilung. Die bekommt regelmäßig gute Noten, weil sie, wie ihre Fans sagen, verhindert, dass zu viel Macht in einer Institution konzentriert ist. Auch hier lässt sich sagen, dass es ja nochmal schwer davon abhängt, welcher Inhalt mit der jeweiligen Macht verfolgt wird. Mal ein Beispiel. Wenn das Parlament eine Agenda 2010 beschließt, welches eine Reduktion staatlicher Armutsbetreuung eben für Hartz-IV-Empfänger, also auf dieses Hartz-IV-Niveau bedeutet, Ein Jobcenter als Exekutive die entsprechenden Bescheide fertigt und die Judikative in Gestalt des Bundessozialgerichts sagt, dass ein Hartz-IV-Satz keinem Gesetz Deutschlands widerspricht, dann weiß man mindestens als Hartz-IV-Empfänger, Gewaltenteilung kann einem ziemlich am Arsch vorbeigehen. Anders gesagt, ein prinzipiell schädlicher Zweck einer Herrschaft wird nicht dadurch besser, dass drei verschiedene Institutionen sich die Arbeit teilen, diesen Zweck, meinetwegen auch mit unterschiedlichen Vorstellungen, durchzusetzen. Ob im genannten Beispiel nun am Ende das Gericht gesagt hätte, dass Hartz IV erst ab 360 Euro statt jetzt ab 351 Euro menschenwürdig ist, es hilft dem Schaden für denjenigen, der damit klarkommen muss, nicht ab. Und wenn, wie bereits gesagt, der hiesige Staat vorhat, einen Kapitalismus zu betreuen, dann wird das keineswegs besser, wenn das arbeitsteilig von drei verschiedenen Institutionen organisiert wird. Eine andere Verlaufsform eines Schadens stellt diesen ja nicht ab. Auch hier kann man sich die Frage stellen, wieso der genannte Staatszweck so kompliziert durchgesetzt wird. Nun, auch unter den einzelnen Gewalten kann es zu Gegensätzen über das Fortkommen des Staates kommen. Die Gewaltenteilung soll garantieren, dass die Gegensätze der Amtsträger in den Gewalten produktiv für das Fortkommen des Staates genutzt werden. Die Gewaltenteilung, das kann man so festhalten, ist kein Dienst am Bürger, sondern einer für den Staat. So, was ist somit nun ein Rechtsstaat? Ist eine Methode der Ausübung von Staatsgewalt, welcher unter der Verpflichtung der Amtsträger auf ein Regelwerk den festgelegten Staatszweck der Organisation eines Kapitalismus funktional hält. Daher ist ein Rechtsstaat übrigens auch kein Gegensatz zum Kapitalismus. Ich würde eigentlich hier erstmal vielleicht schon fertig sein. Ich würde dann noch, falls es da noch Bedarf gibt, was dazu sagen, wie regelmäßig Leute hier den Rechtsstaat loben. Aber ich würde sagen, bis hierhin habe ich schon erstmal ein paar Sachen gemacht. Vielleicht gibt es da ja schon Widerspruch.